Nun aber beginnen die ersten häuslichen Szenen. Streit und Unzufriedenheit halten hier Einzug und der Entschluss des streng rechtlichen Mannes reift, sich von der Gesellschaft zurückzuziehen, deren Ansprüchen er nicht gewachsen ist. Nun aber setzt das ganze allmähliche und unauffällige Werk der Verführung von Seiten der Geldgewaltigen ein. Nach einer Sitzung, einer geselligen Zusammenkunft, fragt der Geldgewaltige den Beamten, was seine schlechte Laune und sein verärgertes Wesen denn zu bedeuten habe. Ganz offen gesteht dieser das Missverhältnis zwischen Einnahme und Ausgabe, worauf der Bankmann mit teilnahmsvoller Liebenswürdigkeit nach der Geldgebarung des verehrten Freundes sich erkundigt. So erfährt er denn, dass dieser außer seinem festen Gehalt nur ein geringes Kapital besitzt, das er in sicheren 4%igen Staatspapieren angelegt hat. Nun aber ist der Augenblick gekommen, dem wackeren Manne seine Dienste anzubieten. Der Bankgewaltige staunt über solch wenig fruchtbringende Vermögensanlage, erzählt von den zahlreichen Unternehmungen, die mit Sicherheit 12 und 20% einzutragen vermögen, schlägt unserem verdutzten und hoch aufhorchenden Beamten vor, ihm bei einigen sehr fruchtbringenden Geschäften, die er gerade vorhabe, mitzunehmen. Die Herzlichkeit des Anerbietens, der ausgezeichnete Ruf und die bekannte Zuverlässigkeit des Geldmannes veranlassen unseren Neuling mit Dankbarkeit einzuschlagen und er vertraut sein bescheidenes Kapital dem wohlmeinenden Freunde zur Verwaltung an. Dieser nun, der nichts mehr ersehnt, als in den vornehmen, ansonsten schwer zugänglichen Kreisen festen Fuß zu fassen, nimmt den Freund bei einigen fruchtbringenden Geschäften mit, deren Erfolg es mit sich bringt, dass der sprachlose und geradezu geblendete Bürokrat mit staunender Freude sich innerhalb weniger Tage im Besitze eines doppelt und dreifach höheren Vermögens erblickt, so zwar, dass er nunmehr den Wünschen seiner Gattin auf ein den neuen Kreisen ebenbürtiges Auftreten Rechnung tragen kann und an den Segnungen der Geldwirtschaft mitbeteiligt, ohne die geringste Bestechung doch zum dankbaren und sicherlich niemals mehr feindlich kritisch gegenüberstehenden Anhänger des Geldmannes und der gesamten modernen Geldwirtschaft wird. Dass derjenige aber, der durch eine in seinem Namen vorgenommene Transaktion wie durch Wunder und Zauberei Vermögenszuwachs von 50.000 bis 100.000 Mark über Nacht erfährt, mit mitleidiger Verachtung auf die armseligen Summen herabschauen lernt, für die er bislang dem Staate seine ungeteilten Kräfte gewidmet hatte, dass seine Frau vollends ihn bestürmen wird, von den neu eröffneten Möglichkeiten ausgiebig Gebrauch zu machen und in den neuen Kreisen möglichst festen Fuß zu fassen, ist wohl allzu menschlich. Und so sehen wir denn nach wenigen Monaten und Jahren wieder und wieder die rechtschaffensten Männer in den Bannkreis des Geldmagnatentums gelangen und die einfachsten deutschen Frauen sich an eine Lebensführung gewöhnen, von der aus sie nur mehr mit überlegenem Mitleid auf die frühere Kargheit und Schlichtheit herabzuschauen lernen. Nach diesem Vorgange aber wusste das Großkapital der ganzen Welt die regierenden Kreise in seinem Bann zu ziehen, ohne dass die Rechtschaffenheit im Grunde verletzt oder gar ein inkorrekter Schritt begangen worden wäre. Jedenfalls aber ist es völlig ausgeschlossen, dass Menschen, denen derart die Hände durch freundliche Dienstleistung des Großkapitals gebunden sind, sich jemals durch einen Protest gegen dasselbe zu Einspruch oder gar Stellungnahme wieder das fluchwürdige Unheil der Geldmacht aufzuschwingen, imstande wären. Dass vollends in deutschen Köpfen, denen ja all die Bankmanipulationen, Schiebungen und Aktienmanöver im Grunde ein unverstandenes Buch mit 7 Siegeln bleiben, niemals der Gedanke erstehen kann, die heutige Geld- und Weltwirtschaft durch eine dem deutschen Wesen gemäße Wirtschaftsordnung zu ersetzen, ist begreiflich. Der Theoretiker wiederum, der als Nationalökonom, Wirtschaftspolitiker und Handelsrechtler von der Theorie aus an die Geldwirtschaft herantritt, hat wieder zumeist nicht den geringsten Einblick in das Eigentliche des heutigen Wirtschaftslebens und ist auf die vorliegenden Schlagworte, Termini und Usancen als auf ein Seiendes und Gegebenes kritiklos angewiesen. Die ich rief, die Geister, werd ich nun nicht los, ist und bleibt das Verhängnis des ganzen deutschen Volkes, das den ganzen Wirtschaftsbetrieb aus angeborenem Antitalent in Geldgebarungsfragen schon vor Jahrhunderten artfremden, in ihrem Wesenskerne unverstandenen Geistern widerstandslos überantworten konnte. Dass uns nur ein napoleonisches Verfahren, ähnlich demjenigen des großen Korsen, der zur Verschönerung der winkeligen alten Straßen von Paris mit selbstherrlicher Entschlossenheit, unbekümmert um das vorhandene Straßennetz, mit etlichen geraden Linien vorzuschreiben wusste, wie und worin das Stadtbild von Grund aus zu verändern sei, hier helfen könnte, ist klar. Kein Anknüpfen an altes Verfahren, kein kritikloses Hinnehmen der altgewohnten verhängnisvollen Geldwirtschaft, keine einzige Methode des Staats- und Wirtschaftsbetriebes im beweglichen Geiste kann und darf zur Errettung und Neugestaltung des deutschen Lebens übernommen werden. Denn die Einsicht, dass wir niemals eine andere Wirtschaftsordnung als die uns vom beweglichen Geiste aufgezwungene hatten und haben, zwingt zu dem unwiderleglichen Entschluss, entweder Reformation einer Weltordnung des fassenden Geistes von Grund aus oder aber widerstandslose und blinde Unterwerfung unter die Weltherrschaft des beweglichen Geistes. 15. Dass die Revolution der Stern Judas ist, ist eine alte, von den Juden selbst geoffenbarte Weisheit. Einen weithin sichtbaren Ruck zur jüdischen Weltherrschaft hinüber hat noch jede Revolution gezeitigt. Nie aber war noch dieser Ruck so groß, so weithin sichtbar, so verhängnisvoll wie nach Deutschlands Zusammenbruch und der österreichisch-ungarischen Monarchie Verschwinden von der Erdoberfläche. So hatte denn namentlich die Stadt Wien Gelegenheit, diesen Ruck bis ins innerste Mark verstörend und vernichtend zu verspüren. Die Methoden, die hierbei zur Anwendung kamen, waren insofern von einer noch nicht dagewesenen Gewalt und Größe, als die Hunderttausende galizianischer Flüchtlinge dank der sozialistischen Regierung in der unglückseligen ehemaligen Kaiserstadt mit offenen Armen aufgenommen worden waren und nun hier ein alles vernichtender Heuschreckenschwarm ihre alles verheerende Tätigkeit begannen. Wie diese ungeheure östliche Schawrusse von Wien aus in ganz Österreich hauste und wütete, das zu beschreiben fehlt der schlichten Feder des nüchternen Berichterstatters die Kraft. Wie da über Nacht armselige polnische Handelsjuden den Zwischenhandel aller erdenklichen Ware an sich rissen, in Luftgeschäften weitergebend, was sie nur insofern besaßen, als sie durch ihresgleichen die jeweiligen Sachen überwiesen erhielten, sie von Hand zu Hand weiterverkaufend und den Endpreis so mit dem ungeheuerlichen Profiten all der Zwischenglieder der von Hand zu Hand weitervermittelten Schawrusse belastend, das auch nur andeutungsweise zu schildern, ist im engen Raume ganz und gar unmöglich. Eines aber steht heute schon fest. Nirgends so sehr wie in Wien hat sich der Besitz von dem alteingesessenen, fassenden, auf die neu hinzuströmenden, beweglichen Elemente verschoben. Und die eine Tatsache, dass vor dem Weltkriege in Wien 100 Millionäre, nach dem Weltkriege 8.000 gezählt wurden, von denen 7.200 größtenteils neu eingewanderte Juden sind, mag hier in ihrer erschütternden ziffernmäßigen Beweiskraft statt erschöpfenderer Schilderungen ihren Platz finden. Und die jüdische Weltordnung? Verarmung, Verelendung, geistige Wehrlosigkeit und wirtschaftliche Unterjochung des fassenden Geistes, Alleinbesitz allen Reichtums, unwidersprochene Übermacht, alleiniger Besitz aller Lustbarkeiten, Bequemlichkeiten und Genüsse den Beweglichen, ist in Wien zu greifbarer Wirklichkeit emporgewachsen.